Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Mach den Mund zu, Tommy, und die Tür auch. Von außen. Mr. Hedge, der Chef will Sie sprechen, Mr. Hedge. So, das wird ja wohl noch ein bisschen Zeit haben. Der Artikel hier muss nämlich um 5 fertig sein. Also zieh ab, Tommy, und komm in einer Stunde wieder. Sofort, hat Mr. David gesagt. Sie sollen alles stehen und liegen lassen. Der Chef ist sauer, Mr. Hedge. Und wissen Sie, wer bei ihm ist? Detective Sergeant Caruso. Ach, du dicker Vater. Die Woche fing ja gut an. Heute war nämlich Montag. Montag, der 31. Oktober 1898. Kein blauer Montag, eher ein schwarzer. Der Chef und Caruso. Bisschen viel auf einmal. Aber jammern half nichts. Wenn Mr. DeWitt, Chefredakteur des Daily New Yorker, pfeift, dann hat Reporter Hutchinson Hedge zu erscheinen. Und das tat Reporter Hedge auch. Zu seiner Zeit. In aller Ruhe. Nur keine Panik. Da sind Sie ja endlich, Mr. Hedge. Sie haben sich sehr viel Zeit gelassen. Das schätze ich nicht. Wenn ich meine Untergebenen zu mir zitiere... Ja, wer ist denn da? Sehe ich recht oder täusche mich meine durch pausenlose Arbeit überstrapazierten Äuglein? Ist das wirklich und wahrhaftig Caruso? Rigoletto Caruso? Detective Sergeant Caruso? Mein Busenfreund Caruso? Caruso, der große Licht und Leuchte der New Yorker Kriminalpolizei. Sehen Sie, Mr. DeWitt, so macht er es immer. Der Detective Sergeant ist hier, um mir eine Beschwerde vorzutragen. Na, so war's. Wer hat denn unserem lieben Caruso was getan? Sie, Mr. Hedge. Ich? Ja. Ja, das kann doch nicht sein, wo ich mir doch immer so große Mühe gebe, gerade über Sie besonders nette Sachen zu schreiben. Wissen Sie, was das ist, Mr. Hedge? Sie stellen Fragen, Caruso. Natürlich weiß ich, was das ist. Der Daily New Yorker, das Weltblatt der Weltstadt, Auflage 350.000, Chefredakteur Clinton DeWitt. Fähigster Mitarbeiter Hutchinson Hedge. Der Daily New Yorker vom 30. Oktober, also von gestern, das heißt die Sonntagsausgabe. Brillante Kombination. Er hat nicht nur Plattfüße, unser lieber Caruso, er hat auch Köpfchen. Und in diesem Daily New Yorker steht auf Seite 24, hier, Folgendes. Überschrift: Des Todes bleiche Krallen, Giftmörder und ihre Methoden. Dokumentarbericht von Hutchinson Hedge. Ein meisterhafter journalistischer Streifzug durch Geschichte und Gegenwart der Kriminologie. Fundiert recherchiert, dramatisch präsentiert, hinreißend geschrieben. Auch wenn ich das selbst sage, in aller Bescheidenheit. Wie neueste gerichtsmedizinische Untersuchungen festgestellt haben, ist Arsen praktisch unverwüstlich und kann daher noch nach Jahren, ja Jahrzehnten, im Körper eines durch Arsen Vergifteten nachgewiesen werden. Nein, das meine ich nicht. Moment. Ah, hier. Hören sich das an, Mr. DeWitt. Es sei mir vergönnt, meine Ausführungen durch folgenden interessanten Hinweis abzurunden. schreibt Mr. Hedge. Am eleganten Stil unschwer zu erkennen. Haben Sie die Güte, Mr. Hedge, meinen Gast nicht zu unterbrechen. Detective Sergeant, fahren Sie fort. Danke, Mr. DeWitt. Seit dem Fall Shilton im März 1898, seit einem guten halben Jahr also, ist in unserer Metropole kein einziger Giftmord mehr bekannt geworden. Wie das, fragt sich der kriminologische Kenner, schlummert unsere verehrte städtische Kriminalpolizei, ist sie taub, blind oder gar beschränkten Geistes? Frechheit! Lesen Sie weiter, Caruso. Das Beste kommt noch. Mit allem Nachdruck weisen wir derartige Unterstellungen zurück und vermuten für die oben festgestellte Tatsache einen gänzlich anderen Grund. Wer erwogen hat, sich mittels eines wohlgemixten Cyankali-Cocktails eines lästigen Partners zu entledigen oder einem unverwüstlichen Erbonkel durch eine Prise Arsen zu beschleunigter Himmelfahrt zu verhelfen, der sieht sich nunmehr gezwungen, Abstand von seinem schändlichen Vorhaben zu nehmen oder Mittel und Wege zu ersinnen, es jenseits der Stadtgrenzen durchzuführen. Und warum? Angst ist es, bleiche, grinsende Angst. Schön gesagt. Jeder Giftmischer zittert vor jenem mit fast überirdischem Scharfsinn begabten neuen Stern der New Yorker Kriminalpolizei, welcher seit dem 1. März 1898 die Mordkommission ziert. Sein Name? Caruso, Detective Sergeant Caruso. Ja, und darüber beschweren Sie sich, Caruso? Gebauchpinselt sollten Sie sich fühlen. Reden Sie keinen Stuss, Mr. Hedge. Was Sie da geschrieben haben, das meinen Sie doch nicht ernst. Das ist doch bloß, wie sagt man? Hohn und Spott. Ironie. Ironie ist das Wort, das Sie suchen, Detective Sergeant. Genau, Mr. DeWitt. Ironie, das ist es. Mr. Hedge ist ironisch auf meine Kosten. Ironisch? Ich? Aber Caruso, sehen Sie mir doch bloß mal ins treublaue Auge. Schluss jetzt, Mr. Hedge! Seien Sie versichert, Detective Sergeant. Ihr berechtigter Zorn findet mein vollstes Verständnis. Auch ich empfinde Mr. Hedge Sticheleien als deplaciert, geschmacklos und unverschämt. Sie entsprechen, lassen Sie mich das mit aller gebotenen Entschiedenheit betonen, Sie entsprechen keinesfalls der vom Daily New Yorker stets vertretenen Linie einer gedeihlichen Kooperation mit der Polizeibehörde. In diesem Sinne... Moment mal, Mr. DeWitt. Wenn Ihnen meine Bemerkungen über Caruso nicht gefallen, warum haben Sie sie dann nicht gestrichen? Gestrichen? Was soll das heißen, Mr. Hedge? Das soll heißen, dass Sie den betreffenden Artikel in eigener Person redigiert haben. Am Sonnabendnachmittag bin ich damit zu Ihnen gekommen, gegen 5. Sie haben das Manuskript durchgelesen und an die Setzerei weitergegeben, ohne Beanstandungen. Und jetzt auf einmal... Lenken Sie nicht ab, Mr. Hedge. Ich kann schließlich nicht auf jede Kleinigkeit achten, und es geht ja nicht nur um diesen einen Artikel. Der war nur der Tropfen, der den Stein zum Überlaufen brachte. Der letzte Tropfen ins heiße Fass. Einen ganz dicken Ordner voll habe ich im Präsidium. Alles Unverschämtheiten von Mr. Hedge. Da sehen Sie es, Mr. Hedge. Ich verspreche Ihnen, Detective Sergeant, in Zukunft werden Sie keine Veranlassung mehr haben, sich über Mr. Hedge zu empören. Und was Sie angeht, Mr. Hedge, Ihnen verspreche ich auch etwas. Noch eine Beschwerde. Nur noch eine winzige Beschwerde von Seiten des Detective Sergeant. Und der Daily New Yorker wird auf Ihre Mitarbeit verzichten. Haben wir uns verstanden? Ich bin ja nicht blöd. Natürlich hatte ich verstanden. Wenn ich Caruso nicht in Ruhe ließ, würde ich fliegen. Insofern war ich nicht gerade bester Stimmung, als ich in mein Büro zurückkam. Und meine Laune rutschte noch weiter ab, als ich sah, was für einen Besucher mir Tommy, unser Bürobote, ins Haus geschleppt hatte. Los, Mr. Hedge! Sie haben doch sicher nichts dagegen, dass ich mich selber bedient habe. Ich weiß ja, wo Ihr Whisky steht. Schreibtisch rechts, mittlere Schublade. Tut mir leid, Mr. Hedge, ich konnte ihn nicht abhalten. Wieso hast du ihn überhaupt reingelassen, Tommy? Schaff ihn wieder raus, aber schnell. Stellen Sie die Flasche zurück, Pop, und ziehen Sie ab. Ich kann sie jetzt nicht brauchen. Aber ich hab doch was für Sie, Mr. Hedge. tolle Sache für die Lokalseite. Die zerfletterte Gestalt, die meinen Whisky in sich reinschüttete, war ein stadtbekanntes Original, ein Tramp namens Pop Moonshine. Pop war für Papa, weil er schon ein alter Knabe war, und Moonshine für schwarzgebrannten Schnaps, weil er sich hauptsächlich von Alkohol ernährte. Ab und zu tauchte er in der Redaktion auf, um wilde Räuberpistolen, er nannte sie Informationen, zu verkaufen. Im Allgemeinen unterhielt ich mich ganz gern mit ihm. Aber heute... Heute habe ich keine Zeit für Sie, Pop. Raus! Du auch, Tommy. Bring ihn von mir aus in die Lokalredaktion. Mr. DeWitt hat letzte Woche gesagt, Sie sollen sich von jetzt ab um die hergelaufenen Informanten kümmern, Mr. Hedge. Und du kannst Mr. DeWitt sagen, er soll mich... Ja, Mr. Hedge. Ach, was soll's. Er tut's ja doch nicht. Schade. Ja, tolle Geschichte, Mr. Hedge. Ganz starke Information, müssen Sie sich anhören. Ja, ein andermal, Pop. Hier ist ein Dollar und da ist die Tür. Ach, machen Sie es gut. So nicht, Mr. Hedge, so nicht. Schenken lasse ich mir nichts. Ehrlicher Handel, Mr. Hedge, wie immer. Der alte Pop Moonshine ist kein Schnauer. Okay, Pop, okay. Wenn es dann sein muss, dann... Kommen Sie mal rüber mit Ihrer Information. Aber seien Sie so nett, machen Sie es kurz. Sie werden mir noch dankbar sein, Mr. Hedge, wenn Sie erst hören, was ich neulich gesehen habe. Auf dem Friedhof, nachts zur Geisterstunde. Naja, was schon, weiße Mäuse oder rosa Elefanten. Wie kommen Sie denn darauf, Mr. Hedge? Nein, nein, Mr. Hedge. Einen Leichenräuber habe ich gesehen. Vielleicht war es auch ein Vampir. Sicher, Pop, sicher. Wann soll denn das gewesen sein? Vorletzte Nacht, Mr. Hedge. Also zwischen Sonnabend und Sonntag. Genau, Mr. Hedge. Und wo? Auf dem Marble-Friedhof. Der ist gleich hinter der Mauer hier. Weiß ich doch, Pop. Vor Sonnabend bin ich dahin gegangen am Abend zum Übernachten im Asyl in der Motzstreet. Da haben sie mich nämlich nicht reingelassen, weil schon alles voll war. Wenn ich nichts anderes finde, gehe ich immer zum Pennen auf dem Friedhof. Da ist es schön ruhig. Und von denen, die da schon sind, da hat keiner was dagegen, wenn ich mich dazulege. Ja, also, dann kam also der Vampir. Nicht so schnell, Mr. Hedge. Eins nach dem anderen. Immer schön der Reihe nach. An dem Abend war schlechtes Wetter, wissen Sie vielleicht noch. Regen und Wind und kalt war es auch. Und darum habe ich mich in so ein Haus verkrochen. Haus? Ja, in so ein altes Haus, wo so alte Särge rumstehen, aus Stein oder Blei. Und auf dem Marble-Friedhof gibt es eine ganze Menge davon. Ein Mausoleum, meinen Sie, Pop, ein Familienmausoleum. Wenn Sie das so sagen, Mr. Hedge, ja, ich habe ein so in einem Mause-Dingsbums gepennt. Ja, und? Und plötzlich, Mr. Hedge, plötzlich wach ich auf. Ach, was? Weil ich nämlich was gehört hatte, draußen auf dem Friedhof. Ich komm hoch, schleiche mich an das Gittertor von diesem Mausoleum. Und was sehe ich da, Mr. Hedge, draußen im Mondschein? Sagen Sie schon, Pop, was haben Sie gesehen? Eine finstere Gestalt, Mr. Hedge. Ganz eingemummelt in einen langen schwarzen Mantel, Schlapphut auf dem Kopf. Und die Gestalt schleppt was Schweres. Ein Bündel, fast 2 Meter lang, ja, einen halben Meter breit, Bettlaken drumherum. Plötzlich bleibt sie stehen, die Gestalt, und schmeißt das Bündel runter auf die Erde, direkt neben ein frisches Grab. Das Laken geht auf, und was war drin, Mr. Hedge? Eine Leiche. Woher wissen Sie denn das, Mr. Hedge? 2 plus 2, mein lieber Pop Moonshine. Aber davon verstehen Sie nichts. Wie ging's denn dann weiter? Kommen Sie mal allmählich zum Schluss. Ja. Also die Gestalt greift sich einen Spaten und fängt an, das frische Grab aufzubuddeln. Ich denk mir, der will sich noch eine Leiche holen. Und weil ich von Natur aus neugierig bin, mache ich ganz leise die Gittertür auf von diesem... Mausoleum. Sie nehmen mir das Wort aus dem Munde, Mr. Hedge. Ein bisschen Angst hatte ich natürlich auch, weil gerade die Geisterstunde angefangen hatte. Ja, woher wussten Sie denn das so genau, Pop? Sie haben doch gar keine Uhr. Die Turmuhr, Mr. Hedge, die Turmuhr von der Friedhofskapelle. 12 Mal hat sie geschlagen, Mitternacht. Trotzdem bin ich raus aus dem Mausoleum und schleich mich näher ran, ganz vorsichtig an das Grab und an die Leichenräuber. Und auf einmal, Mr. Hedge, ja, bin ich weg. Na nun. Ja, ich verliere den Boden unter den Füßen, falle in ein offenes Grab, schlage mit dem Kopf an. Hier, gucken Sie mal, die Beule habe ich mir dabei geholt. Das ist ja gewaltig. Ja, und wie ich wieder aufwache, ist es hell. Und der Totengräber ist da und stochert mich mit seiner Schippe und scheucht mich vom Friedhof. Und das war's, Pop. Ja, oh, ja, Mr. Hedge, das war's. Sind Sie sicher, dass Sie die ganze Geschichte nicht geträumt haben? Wie können Sie sowas denken, Mr. Hedge? Die Wahrheit, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit, ich schwöre es Ihnen. Ich habe mir extra eine Zeichnung gemacht, so eine Art Plan, wo das Grab war und das Mausoleum. Wo habe ich denn ich denn bloß? Lassen Sie nur, Pop, ich glaub's Ihnen auch so. Hallo, haha. Störe ich? Darf ich vorstellen? Meine Freundin Penny. Kurz für Penelope. Penelope de Witt. Die Cousine unseres Chefredakteurs. Aber Gott sei Dank gar keine Ähnlichkeit. Penny war sympathisch, gut aussehend und trotz ihrer jungen Jahre schon eine erfolgreiche Journalistin. Fast ein Jahr lang war sie für den Daily New Yorker unterwegs gewesen, erst in unserer neuen Kolonie Hawaii und dann auf Kuba als Korrespondentin im Spanisch-Amerikanischen Krieg. Seit ein paar Wochen war sie wieder im Lande, zu meiner großen Freude. Du störst nie, Penny. Und Bob Moonshine wollte sowieso gerade gehen. Ach, ich habe Zeit, Mr. Hedge. Hier ist Ihr Dollar, Pop. Was denn bloß einer? Für so eine Information? Also gut, 2. Pop hat nämlich einen Leichenräuber bei der Arbeit beobachtet, Penny. In der Nacht zum Sonntag. Auf dem Marble-Friedhof mitten in New York. Wirklich? Wenn Pop das sagt. Also dann, Pop. Sie müssen die Geschichte aber auch wirklich drucken, Mr. Naja, sicher tun wir das, Pop. Nächstes Jahr am 31. Februar. Wiedersehen, Pop. So. Was hältst du davon, Penny, wenn wir heute Abend zusammen essen bei Delmonico und danach vielleicht in einen Nachtclub tanzen und so weiter? Klingt nicht schlecht, Aha. Aber heute Abend habe ich schon eine Verabredung. Mit Clinton. Ach, zum Teufel mit Clinton, der Witt. Entschuldige, Penny, ich weiß, er ist dein Cousin, aber... Macht er nichts draus, Haha. Ich kann ihn auch nicht leiden. Erst bürstet er mich ab, weil ich diesen Trottel Caruso ein bisschen aufgezogen habe... Dann muss ich mich seinetwegen mit Pop Moonshine herumärgern und jetzt mischt er sich auch noch in mein Liebesleben ein. Du bist niedlich, wenn du dich so aufregst, Haha. Wie wär's denn morgen Abend mit uns beiden? Gut und schön. Aber was sollte ich heute Abend anfangen? Ich dachte nach. Und mir fiel was ein. Besser gesagt, jemand. Nicht irgendjemand. Ein ganz besonderer. Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen, der weltberühmte Wissenschaftler, die Zierde der New Yorker Universität, wo er auf 5 Lehrstühlen gleichzeitig saß. Oder waren es 6? Ein halbes Jahr zuvor hatten wir uns kennengelernt beim rätselhaften Fall des fliegenden Holländers. Ich hatte ihn damals überredet, sein theoretisches Interesse an der Kriminologie in die Praxis umzusetzen. mit sensationellem Erfolg. Deshalb und weil es ihm außerdem noch gelungen war, Schachweltmeister Lasker zu schlagen, obwohl er noch nie in seinem Leben Schach gespielt hatte, aus all diesen Gründen hatte ich ihm den Spitznamen die Denkmaschine verpasst. Seitdem waren wir in Kontakt geblieben. Van Dusen empfing mich freundlich wie immer, gab mir wie immer einen doppelten Whisky und ließ sich erzählen, was in letzter Zeit so vorgefallen war. Der Bankraub in Wall Street zum Beispiel oder die Bestechungsaffäre im Stadtrat. Aber das alles interessiert ihn nicht besonders. Richtig munter wurde er erst, als ich ganz nebenbei die Friedhofsstory des alten Pop Moonshine erwähnte. Hochinteressant, mein lieber Hedge. Ja, ich möchte noch weitergehen und sagen, überaus interessant. Meinen Sie, Professor? Berichten Sie, mein lieber Hedge. Ja, was denn, Professor? Alles, was jener, wie nannten Sie ihn, jener Pop Moonshine Ihnen mitzuteilen hatte. Präzise, detailliert und von Anfang an. Was ich noch weiß, habe ich Ihnen erzählt, Professor. Das meiste habe ich vergessen. Wer merkt sich denn schon, was so ein alter Süffel von sich gibt? Ach, das Merken scheint generell nicht Ihre starke Seite zu sein, mein lieber Hedge. Ist Ihnen bekannt, wo der alte Süffel, wie Sie Ihren Informanten zu titulieren belieben, sich um diese Zeit aufzuhalten pflegt? Ja, Moment mal, wie spät ist es jetzt? 9:30? In der Bowery natürlich. Ah, glauben Sie, dass Sie ihn dort aufspüren könnten? Ich denke schon. Worauf warten Sie, mein lieber Hedge? Fahren Sie zur Bowery. Spüren Sie ihn auf, bringen Sie ihn zu mir. Wenn Sie unbedingt wollen, Professor. Aber was versprechen Sie sich davon und warum... Vergeuden Sie nicht kostbare Zeit mit törichten Fragen, mein lieber Hedge. Eilen Sie. Die Bowery, die lange Straße, die sich parallel zum Broadway durch Manhattan zieht, ist sowas wie die Kehrseite von New York. Hier finden sich alle zusammen, die in Gottes eigenem Land zu kurz gekommen sind. Einwanderer, die es nicht geschafft haben, Bettler, Alkoholiker, Stadtstreicher, leichte Mädchen, fliegende Händler, kleine Gauner. Hier leben sie zwischen Kaschemmen und Spielhöllen, Trödelläden, Lasterhöhlen und Nachtasylen im billigen Glanz grellbunter Glühlampen. Und hier lebte auch Pop Moonshine. Ihn zu finden war nicht schwer, wenn man wusste, wo man ansetzen sollte. Zum Beispiel beim blinden Benny, dem nichts entgeht, was in der Bowery passiert. Gebt, gute Leute! Gebt einem armen Blinden, den ein tragisches Geschick des Augenlichts beraubt hat. Gebt, damit er seine todkranke Frau und seine 7 unmündigen Kinder ernähren kann. Tag, Mr. Hedge. Auch mal wieder in der Bowery? Wie geht's denn so? Hallo, Benny. Hast du Pop Moonshine heute Abend schon gesehen? Pop? Ja, vor einer Stunde ungefähr. Gebt einem armen Blinden, ihr guten Leute. Drüben, Ecke Hester Street. Er war mit jemandem zusammen. Mit wem? Kenn ich nicht. So ein Großer mit einem schwarzen Mantel und Schlapphut und dunkler Brille. Gebt und Gott wird es euch lohnen. Sie sind zusammen in die Eckkneipe. In den blauen Affen. Danke, Benny. Dank, guter Herr, Dank. Gott möge Ihnen Ihr Mitleid mit einem armen Blinden vergelten. Im blauen Affen musste man sich mit einer Hand die Nase, mit der anderen die Brieftasche zuhalten. Und dann brauchte man noch eine dritte, um sich durch die massierten Säufer bis zur Theke durchzuschlagen. Aber es lohnte sich. Der Wirt hatte ein gutes Gedächtnis. Da hinten hat er gesessen. Mit seinem Freund. Dunkle Brille, Schlapphut, schwarzer Mantel. Genau. Flasche von meinem besten Whisky hat er bestellt. Und bezahlt. Pop Moonshine? Nee, der andere. Aber Pop hat den Whisky ausgetrunken, ganz alleine. Und dann war ihm schlecht. Verständlich. Pop wollte zur Heilsarmee. ins Asyl, Mott Street. Um die Zeit kriegt man da noch eine Pritsche. Durch den Hinterausgang sind sie raus. Wann? Na, vor einer halben Stunde. Im Schlafsaal der Heilsarmee stand die Luft wie eine Mauer. Es stank nach ungewaschenen Füßen und Schlimmerem. Und mit dem, was da zusammengeschnarcht wurde, konnte man glatt einen mittleren Urwald absägen. Doch unter der Führung der energischen Asylmutter wagte sich meine Wenigkeit Hutchinson Hedge unerschrocken in diesen Brief. Hier, Pritsche 37. Hey, Pop, aufstehen, Besuch für dich. Rührt sich nicht. Voll bis zum Stehkrallen. Das muss man anders machen. Pop! Hey, wachen Sie auf, Pop! Geben Sie sich keine Mühe, Mr. Hedge. Der wacht nicht mehr auf. Was? Kein Puls, kein Atem. Der Mann ist tot. Gott sei seiner Seele gnädig. Das musste ja so kommen. Kommen Sie mal her. Riechen Sie was? Gewiss, Mr. Hedge. Ausdünstungen jenes teuflischen Gebräus, in welchem alle diese Unseligen ihre Seele ertränken. Die Wurzel allen Übels, Mr. Hedge. Schnaps. Ja, sicher, das auch. Aber da ist noch was. Gibt's hier ein Telefon? Ja, Mr. Hedge. Rufen Sie die Polizei an. Der Geruch nach bitteren Mandeln. Ich weiß, was das bedeutet. Und Professor Van Dusen, dem ich eine Stunde später Bericht über meine Expedition in die Unterwelt erstattete, wusste es auch. Kein Zweifel, mein lieber Hedge. Zyankali. Unser Mann wurde vergiftet. Und da Zyankali bereits binnen kürzester Zeit nach der Einnahme seine fatale Wirkung entfaltete... Muss Ihnen jemand das Zeug in den Whisky gekippt haben, den er im blauen Affen getrunken hat. Jemand, mein lieber Hedge? Wer? Na, vermutlich dieser Mantel- und Schlapphut-Typ, der mit Pop zusammen war. Sehr gut, mein lieber Hedge. Was wissen wir über den mutmaßlichen Mörder? Nichts. Das ist ja das Problem. Zwei Dinge wissen wir über ihn. A, er war ganz offensichtlich verkleidet. Und B, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist er identisch mit jenem mysteriösen Leichenräuber, welchen der Tramper seine nächtlichen Aktivitäten belauschte. Aber woher wusste der Mörder denn, dass Pop ihm gefährlich werden konnte? Das, mein lieber Hedge, ist nicht nur die große Frage. Es ist auch, recht verstanden, ein augenfälliger Hinweis auf die Person des Täters. Denken Sie nach, mein lieber Hedge. Rufen Sie sich Ihr Gespräch mit Pop Moonshine ins Gedächtnis zurück. Versuchen Sie sich vor allem an Details zu erinnern, welche uns ermöglichen könnten, die fragliche Örtlichkeit präziser einzugrenzen. Es wäre von äußerster Wichtigkeit, die genaue Lage jenes frischen Grabes. Professor, mir fällt was ein. Tatsächlich, mein lieber Hedge? Pop hat was von einem Plan gesagt, von einer Zeichnung, die er gemacht hat. Er hatte sie bei sich und wollte sie mir zeigen, aber... Sie haben Ihr Automobil zur Hand? Mein Winton Sport steht vor der Tür. Sehr schön, mein lieber Hedge. Fahren Sie mich auf der Stelle zum städtischen Leichenschauhaus. Johann fuhr von der 35. Straße West quer durch das nächtliche Manhattan zur 20. Straße Ost. Hier steht das New Yorker Leichenschauhaus, direkt am East River, gleich neben dem Bellevue Hospital. Und wenn auch die meisten Menschen, die sich in dem hässlichen roten Gebäude aufhalten, für niemanden mehr zu sprechen sind, einen lebendigen Diensthabenden gibt es da immer, auch mitten in der Nacht. Den alten Penner, meinen Sie, der vorhin bei der Heilsarmee den Löffel abgegeben hat. Der ist schon in der Schublade. Eisblöcke drumherum und ein Zettel am Zeh. Und seine Sachen? Da auf dem Tisch. Er hat sich in der Kleidung des Toten ein Stück Papier oder dergleichen angefunden. So ein Fetzen, wo was draufgekalkelt ist? Ja, im rechten Stiefel. Liegt auch auf dem Tisch. Gehen Sie weg von den Sachen. Da darf keiner ran, die holt sich morgen die Kripo. Mein lieber Mann, ich bin Professor Dr. Dr. Dr. Augustus Van Dusen. Und wenn Sie der Oberbürgermeister persönlich wären, bei den Sachen haben Sie nichts zu suchen. Lassen Sie mich das machen, Professor. Sehen Sie mal her, alter Freund. Was halten Sie davon? Ein 5-Dollar-Schein. Für mich? Für Sie, wenn Sie für einen Moment vor die Tür gehen und nachsehen, wie das Wetter wird. Geben Sie her. So, Professor, Sie sind dran. Aber nichts wegnehmen. Woher denn? Bloß gucken. Treten Sie wieder ein, mein guter Mann. Was denn, das war's schon, Professor? Jedes Detail der kunstlosen Aufzeichnung ist in mein Gedächtnis eingegraben. Fahren wir, mein lieber Hedge. Wohin, Professor? Welche Frage, mein lieber Hedge? Zum Marblefriedhof natürlich. Gar nicht natürlich. Sehen Sie mal auf die Uhr, Professor. Gleich 2. Wollen Sie wirklich in stockdunkler Nacht auf dem Friedhof herumkriechen? Nun gut. Aber dann gleich morgen in aller Frühe. Es war noch nicht richtig hell. Da wanderten wir schon über den Marblefriedhof, der Professor und ich. Eine nicht allzu große Fläche eingeklemmt zwischen Mauern und Häuserwänden und darauf die Monumente und Mausoleen der angesehensten Familien von New York, der Cortland, Leisler, De Witt, Van Dusen, Stuyvesant etc. etc. Aber der Professor achtete nicht auf die Zeugnisse der Vergangenheit. Er sah sich um, machte ein paar Schritte nach rechts, dann nach links, murmelte was vor sich hin und blieb schließlich stehen, direkt neben einem frisch aufgeschütteten Grabhügel. Hier ist es, mein lieber Hedge. Spuren sind leider nicht mehr festzustellen. Der Regen am gestrigen Vormittag hat sie verlöscht. Dennoch ist kein Irrtum möglich. Dies ist das Grab, welches der sogenannte Leichenräuber sich zu öffnen anschickte. Na, das ist ja ein Ding. Ich weiß, wer hier liegt. Was Sie nicht sagen, mein lieber Hedge. Der alte General Rosenkranz. Er hat immer gesagt, dass er 100 Jahre alt werden wollte. 96 hat er geschafft. Immerhin. Veteran aus dem Bürgerkrieg und Hauptaktionär des Daily New Yorker. Deswegen waren wir ja alle am Sonnabend bei der Beerdigung vom Chefredakteur bis zum Büroboten. Ach, interessant. Was meinen Sie, Professor? Ob der General immer noch da unten liegt? Über dieses Problem, mein lieber Hedge, sollten wir uns schleunigst Gewissheit verschaffen. Ja, und wie, Professor? Indem wir eine Öffnung des Grabes in die Wege leiten. Begeben Sie sich stehenden Fußes ins Polizeipräsidium und erwirken Sie die Erlaubnis zur Exhumierung. Wie stellen Sie sich das vor, Professor? Caruso lacht mich aus, wenn ich komme und sage, er soll den alten Rosenkranz wieder ausbuddeln lassen. Durchaus möglich, wenn Hutchinson Hedge in eigener Sache auftreten würde. Da er jedoch seinen Antrag als Vertreter von Professor Van Dusen stellen wird... Bis der bürokratische Kleinkram erledigt war und die Exhumierung starten konnte, wurde es Mittag. Gegen alle guten Sitten, ich weiß. Eine anständige Exhumierung läuft nachts ab. In unheimlicher Atmosphäre, bei Fackelschein und Käuzchenruf. Aber was soll ich machen? Es war nun mal nicht anders. Caruso war da mit diversen Plattfüßen, der Friedhofsdirektor und natürlich Professor Van Dusen, nebst Hutchinson Hedge. Wir standen da und sahen zu, wie die fleißigen Totengräber den Hügel abtrugen, sich durch die lockere Erde wühlten, den Sarg freilegten und nach oben hieften. Aufmachen. Wollen wir wetten, Caruso? Im Sarg ist keiner. Die Wette haben Sie verloren, Mr. Hedge. Aber das ist doch nie im Leben General Rosenkranz. Sieht nicht so aus. Der hier ist schon ein bisschen länger tot. Andererseits jedoch, wie der geschulte Blick des Pathologen bereits bei flüchtiger Betrachtung festzustellen in der Lage ist, bemerkenswert präserviert. Mit ebenso bemerkenswerten Ausnahmen. Beachten Sie die Nasenspitze, meine Herren. Die Augen und natürlich auch die Ohren. Lieber nicht, Professor. Ich finde, der Kerl, der Verzeihung, der selige Unbekannte, sieht aus wie Frankensteins Monster. Eher wie eine ägyptische Mumie. Nur Haut und Knochen. Gut beobachtet, Caruso. Eine nicht unerhebliche Schrumpfung der Weichteile. Sehr, sehr schön. Finden Sie, Professor. Ein klarer Fall, meine Herren, mit deutlich zutage liegenden Symptomen, welche den Schluss auf einen bestimmten Tatbestand nicht nur nahelegen, vielmehr geradezu erzwingen. Lassen Sie die Leiche ins Bellevue Hospital schaffen, Caruso, zum pathologischen Institut. Die zur wissenschaftlichen Fundierung meiner Diagnose notwendigen Untersuchungen werde ich dort persönlich vornehmen. Höchstpersönlich. Eile tut Not, es gilt, einen raffinierten Doppelmörder zu überführen. Doppelmörder? Mysteriös. Die Sache wurde noch mysteriöser, als ich den Professor ein paar Stunden später im Bellevue Hospital besuchte. Wie nicht anders zu erwarten, mein lieber Hedge, haben die von mir durchgeführten Nachforschungen, auch wenn sie noch nicht in allen Punkten zum Abschluss gebracht werden konnten, meine Beobachtungen am Grabe voll und ganz bestätigt. Das gehört sich ja wohl auch so. Zweifellos. Sehen Sie her. Eine Platte, anscheinend aus Porzellan. Und auf dieser Porzellanplatte, mein lieber Hedge? Ein schwarzer Fleck. Ganz recht, mein lieber Hedge, ein schwarzer Fleck. Das Resultat eines grundlegenden toxikologischen Tests, welcher vor nunmehr 62 Jahren von meinem britischen Kollegen James Marsh entwickelt und später nach ihm benannt wurde. Der Marsh-Test, oder besser die in seinem Verlauf erzielte schwarze Ablagerung, beweist eindeutig, dass der im Grab von General Rosenkranz entdeckte Unbekannte keines natürlichen Todes gestorben ist. Er starb vielmehr an Gift. Sehr gut, mein lieber Hedge. An einem ganz bestimmten Gift. Ausgezeichnet. An Arsen. Oh, Sie setzen mich in Erstaunen, mein lieber Hedge. Von wannen kam Ihnen solche Weisheit? Ich habe doch gerade im Daily New Yorker einen Artikel über Giftmörder geschrieben, Professor des Todes, bleiche Krallen. Sie haben mir bei den Recherchen geholfen, wissen Sie nicht mehr? Vorgestern ist erschienen in unserer Sonntagsausgabe. Sie haben ihn natürlich nicht gelesen. Natürlich nicht. Ja. Und deshalb weiß ich jetzt so einiges über Arsen. Dass es sich praktisch ewig im Körper hält, dass Leichen von Arsenopfern nur wenig verwesen und dass man auch kleinste Mengen durch den Marsh-Test nachweisen kann. Lobenswert, mein lieber Hedge. Lobenswert. Am Sonntag, so sagten Sie, sei jener Artikel erschienen. Hm. Vor 2 Tagen, am 30. Oktober? Ja, doch. Wann genau? Sie meinen, wann die Sonntagsausgabe rauskommt? Frühmorgens um 6. Nicht früher? Nein. Hm. Also ich muss schon sagen, Professor, ich verstehe Sie nicht. Da hat einer neulich Nacht das Grab von General Rosenkranz aufgebuttelt, eine falsche Leiche reingelegt, noch dazu eine, die mit Arsen vergiftet ist, und den echten General hat er geklaut. Und Sie interessieren sich für die Sonntagsausgabe des Daily New Yorker ausgerechnet. Warum fragen Sie nicht lieber, was hinter dieser ganzen Leichenräuberei steckt? Falls Sie das Motiv des Täters meinen, mein lieber Hedge, das liegt doch klar auf der Hand. Ja? Dann wissen Sie doch sicher auch, wer der Täter ist und was aus General Rosenkranz geworden ist. Die Identität des sogenannten Leichenräubers stellt ein Problem von lediglich untergeordneter Bedeutung dar. Was Sie nicht sagen, Professor. Es wird sich binnen kürzester Frist gewissermaßen von selbst lösen. Und was die Leiche des Generals betrifft, so lässt sich diesbezüglich mit Gewissheit Folgendes aussagen. Sie befindet sich an demjenigen Ort, welcher rechtmäßig nicht ihr, sondern der Leiche des unbekannten Arsenopfers zusteht. Also auch in einem Grab, aber im falschen. So ist es, mein lieber Hedge. Und wo liegt dieses Grab, oder ist das auch nur ein Problem von untergeordneter Bedeutung? Oh, mitnichten, mein lieber Hedge. Im Gegenteil, wenn wir die genaue Lage des Grabes kennen, bislang können wir nicht mehr feststellen, als dass es sich auch auf dem Marblefriedhof befinden muss. Wenn wir dies wissen, mein lieber Hedge, dann ist der gesamte Fall gelöst. So? Na, dann mal los, Professor. Wie wollen Sie das denn rauskriegen? Selbstverständlich, indem ich die Identität des Leichnams ermittle, welcher als unfreiwilliger Besetzer in General Rosenkranz Grabstätte angetroffen wurde. Keine allzu schwierige Aufgabe. Wir wissen von ihm bereits das eine oder andere Detail. Ja? Was denn? Dass der betreffende männlichen Geschlechts war, dass er, als er vor einem knappen Jahr starb, etwa 60 bis 65 Jahre alt gewesen sein muss, dass er beim Gehen hinkte und die rechte Schulter vorschob. Dass er als viertes von 12 Kindern in San Francisco geboren wurde und sich beim Nachdenken in der Nase bohrte. Bitte? Das ist ein Scherz, Professor. Ach so, zum Scherzen besteht nicht der mindeste Anlass, mein lieber Hedge. Mein Schluss auf den Gang des Mannes ergibt sich aus einer ins Auge springenden, hochinteressanten Verkrümmung des Rückgrats im Bereich der oberen Lendenwirbel, die Folge einer in jungen Jahren durchlittenen spinalen Kinderlähmung. Alles gut und schön, Professor, aber wie hieß der Knabe? Ein relativ geringfügiges Detail, welches ich Ihnen, seien Sie dessen versichert, in Kürze mitteilen werde. Aber es war dann genau andersrum. Nicht der Professor teilte mir mit, nein, ich sagte ihm den Namen. Und das kam so. Saß ich mit Penny DeWitt bei Delmonico in der 45. Straße, dem schicksten Lokal in ganz New York. Endlich hat es mal geklappt. Das Essen war ausgezeichnet. Wir redeten über den seltsamen Fall. Und da, wir waren, wenn ich mich recht erinnere, gerade beim dritten Gang, sagte Penny plötzlich... Onkel Walter. Wie bitte? Mein Onkel Walter. Walter DeWitt, der läuft so. Das heißt, er lief. Er ist nämlich tot. Ah ja. Kurz vor Weihnachten ist er gestorben, am 20. Dezember 1897. So? Ich war damals auf Hawaii. Und ich kann mich erinnern, dass ich ein bisschen traurig war, als ich die Nachricht bekam. Obwohl Onkel Walter mir $300.000 vererbt hat. Er war nämlich der Familienkrösus. Weißt du, wie alt er geworden ist, Penny? 63, glaube ich. Sag mal, Haha... Dieser Tote, den ihr heute im Grab von General Rosenkranz gefunden habt, könnte das nicht Onkel Walter sein? Ich habe mir immer gedacht, dass mit seinem Tod irgendwas nicht in Ordnung war. Akute Gastritis stand auf dem Totenschein. Und das, wo Onkel Walter immer kerngesund war, abgesehen von seinem Hinken natürlich. Erst neulich habe ich zu Clinton gesagt, dass er womöglich vergiftet worden ist. Vielleicht von seiner Pflegerin. Eine unsympathische Person. Und geerbt hat sie auch was. Dein Onkel Walter liegt doch in eurem Familienmausoleum. Natürlich. Auf dem Marblefriedhof. Ja. Entschuldige mich bitte für einen Augenblick. Nicht schon wieder. Was heißt schon wieder? Gestern Abend war es ganz genauso. Wir haben zusammengesessen, Clinton und ich, uns unterhalten. Plötzlich springt er auf und ist weg. Mitten im Essen. Lässt mich einfach sitzen. Aber... wenigstens hat er vorher noch die Rechnung bezahlt. Ich bin gleich wieder hier, Penny. Das verspreche ich dir. Professor Van Dusen war noch im pathologischen Institut bei seiner Leiche und seinen Forschungen. Als ich ihm die umwerfende neue Information am Telefon durchgab, überschlug er sich nicht gerade vor Begeisterung. Ich dachte, er sei sauer, weil er sich ausnahmsweise mal von mir was sagen lassen musste. Aber wie sich herausstellte, hatte er einen anderen Grund. Sie gestatten, dass ich Ihnen einige ausgewählte Stellen aus einem Stück holzhaltigen, mit schmieriger Druckerschwärze bedeckten Papiers vortrage. Überschrift in großen roten Lettern. Leichenräuber am Werk. Darunter... etwas kleiner, Furcht und Schrecken in New York, sowie ein neuer Dr. Frankenstein, Fragezeichen. Ja, unsere Sonderausgabe von heute Nachmittag. Es folgt ein längerer Artikel, worin der bisher bekannte Tatbestand zwar sensationell herausgeputzt, aber im Wesentlichen korrekt wiedergegeben wird. Doch was ich im letzten Absatz lesen muss, ich zitiere wörtlich, unterrichtete Kreise wollen nicht ausschließen, dass es sich beim Täter um einen wahnsinnigen Wissenschaftler handeln könnte, welcher in irrem Drang nach frevlerischen Experimenten sich über jegliche gesetzliche wie moralische Schranke hinwegsetzt, darunter ganz klein H.H. Ja, und, Professor, gefällt's Ihnen nicht? Nein, Mr. Hatch, Ihr Elaborat missfällt mir in höchstem Grade. Mein Gott, Professor, das ist Journalismus. Sowas wollen die Leute lesen. Ich wünsche, derartiges nicht zu lesen, Mr. Hatch. Nicht jetzt und nicht in der Zukunft. Richten Sie sich danach. Sofern Sie auch weiterhin auf den Umgang mit meiner Person Wert legen. Okay, Professor, okay. Wenn Ihnen das so wichtig ist, was sagen Sie denn zu Onkel Walter? Alles da, Hinken mit 63 gestorben am 20. Dezember 97, Grab auf dem Marblefriedhof. Durch einen reinen Zufall, mein lieber Hedge, scheinen Sie dieses Mal tatsächlich ins Schwarze getroffen zu haben. Zufall. Geben Sie mir noch ein wenig Zeit, meine Untersuchungen abzuschließen und stellen Sie sich um Punkt 12 Uhr auf dem Friedhof ein. Mr. Witt, bringen Sie bitte mit. Diesmal war alles so, wie es sein soll. Die Turmuhr schlug Mitternacht, ein Kreuzchen schrie, ein Schlüssel drehte sich in einem alten Schloss. Knarrend öffnete sich die Tür zum Mausoleum der Familie De Witt. Der Deckel eines schweren Sarkophags wird abgeschraubt, gehoben, zur Seite gestellt. Mehrere Augenpaare starren in den Sarg. General Rosenkranz. In Onkel Walters Sarg. Meine Herrschaften, ich habe nichts anderes erwartet. Anwesend waren der Professor, meine Wenigkeit, Caruso mit seiner Truppe, Penny und ihr Cousin, der Chefredakteur, beide als Onkel Walters nächste Anverwandte, natürlich der Friedhofsdirektor und die Totengräber, die heute Überstunden machen mussten. Und eine ältere Frau, die ich nicht kannte. Aber ich, das ist Mrs. Bendix, Onkel Walters Pflegerin. Die ihn vergiftet haben soll? Ja, was sind die? Mr. Witt, Mrs. Bendix, meine Herren, ich bitte um Ruhe. Nach Lage der Dinge kann keinem anderen als mir die Aufgabe zufallen, unter den nunmehr faktisch beendeten Fall auch verbal den Schlusspunkt zu setzen. Was ist geschehen? Eine vorläufig unbekannte Person, nennen wir sie... Mr. X? Mein lieber Hedge, wie überaus originell. Nennen wir die unbekannte Person den Leichenräuber. Im vergangenen Jahr vergiftete der Leichenräuber Walter De Witt durch Applizierung zahlreicher, sich in der Quantität steigender Dosen von Arsen. Einem Gift, welches wegen seines Vorkommens in Unkraut, Vertilgern, Fliegenfängern und dergleichen allgemein zugänglich ist. Walter De Witt starb. Sein nichtsahnender Hausarzt, mit welchem ich soeben telefonische Rücksprache nahm, konstatierte die Symptome einer perniziösen Gastritis, Erbrechen, Durchfall, Leibschmerzen, zunehmende Schwäche, Atemnot unter anderem, und erkannte auf diese recht häufig auftretende Krankheit als Todesursache, ohne in Erwägung zu ziehen, dass besagte Symptome auch eine chronische Arsenvergiftung indizieren könnten. Soweit der erste Akt des Dramas. Der zweite begann am letzten Sonnabend, das heißt am 29. Oktober 1897. Am späten Abend begab der Leichenräuber sich zum Marblefriedhof, entnahm die Leiche seines Opfers ihrer Ruhestätte und ersetzte sie durch die des kürzlich verstorbenen General Rosenkranz. Warum gerade Rosenkranz, Professor? Weil, wie die Herren Totengräber Ihnen bestätigen werden, Caruso, die noch lockere Ehe deines frischen Grabes dem Spaten nur geringen Widerstand entgegensetzt. Ich fahre fort. So konnte der Verbrecher sich auch bei einer eventuellen Exhumierung in Sicherheit wiegen, war doch das Corpus Delicti, welches Zeugnis wider ihn abzulegen vermochte, in einem falschen Grabe verborgen, unauffindbar, wie er meinte. Doch der Leichenräuber wurde bei seinem Tun belauscht durch einen Tramp. Als er später von der Existenz dieses gefährlichen Zeugen erfuhr, beseitigte er ihn durch einen zweiten Mord. Dies, meine Herrschaften, ist in kurzen Worten der Ablauf und gleichzeitig die Erklärung jener mysteriösen Geschehnisse, welche uns seit nunmehr 2 Tagen in Atem halten. Na, ich weiß nicht, Professor, Erklärung? Das Wichtigste fehlt noch. Und das wäre, Caruso? Wer ist der Kerl? Was heißt Kerl? Der Leichenräuber könnte doch auch eine Frau sein. Vielleicht Mrs. Bendix. Ich habe sie von Anfang an in Verdacht gehabt. Immerhin hat sie von Onkel Walter $20,000 geerbt. Ein Vermögen für eine Person aus kleinen Verhältnissen. Also jetzt schlägt's 13. Immer auf die Kleinen. Miss Penny hat viel mehr geerbt. $300,000, das ist wahr. Beruhigen Sie sich, Mrs. Bendix. Sie sind unschuldig. Die Wissenschaft entlastet Sie. Gestatten Sie mir einen knappen chronologischen Exkurs, meine Herrschaften. Bekanntlich wächst das menschliche Haar zu Lebzeiten seines Trägers um pro Tag 0,44 Millimeter. Da nun Arsen, welches in den Körper gelangt, sich nach etwa 20 Tagen im Haar ablagert, lässt sich aus der Verteilung des Arsens in den einzelnen Haaren unter Berücksichtigung aller sonstigen Faktoren mit erfreulicher Präzision errechnen, zu welchen Zeitpunkten welche Dosen verabreicht wurden. Ein gerichtsmedizinisch höchst interessantes Verfahren, welches heute Nachmittag von mir entdeckt, entwickelt und zum ersten Male erprobt wurde, weshalb es in Zukunft, dessen bin ich sicher, nach meiner Person benannt werden durfte. Doch zurück zu Walter de Witt. Am Arsengehalt seines Haupthaars ist deutlich abzulesen, dass ihm Dosen des Giftes bereits im August 1897 verabreicht wurden. Zu dieser Zeit aber stand Mrs. Bendix noch nicht im Dienst des Verstorbenen. Ja, da war ich noch in Philadelphia. Beim armen Mr. DeWitt habe ich erst im Oktober angefangen. Ja, und deshalb, Mrs. Bendix, kommen Sie für das Verbrechen nicht in Frage. Wer dann? Miss Penny. Die war im August in New York. Aber Anfang November bin ich nach Hawaii gefahren. Wohingegen Walter DeWitt bis kurz vor seinem Tode am 20. Dezember Arsen zu sich nahm. Auch Miss Penelope de Witt ist unschuldig. Verflixt nochmal. Wer ist denn nun der Täter? Lassen Sie mich, verehrter Detective Sergeant, zuvor eine andere Frage stellen. Aus welchem Grunde sah sich der Täter erst jetzt, gut 10 Monate nach seinem Mord an Walter de Witt veranlasst, durch den beschriebenen Leichentausch die Spuren seines Verbrechens zu verwischen? Vielleicht, weil erst jetzt was passiert ist, wodurch er sich bedroht fühlte. Oder, Mr. Witt, weil er sich erst jetzt einer stets vorhandenen latenten Bedrohung bewusst wurde. Wodurch? Nun, Hedge? Warum sehen Sie mich dabei an, Professor? Sagen Sie mal, meinen Sie etwa meinen Artikel im Daily New Yorker? Eben diesen, mein lieber Hedge. Ich meine Ihren Artikel. In welchem unter anderem darauf hingewiesen wurde, dass Arsen im Körper auf Dauer nachweisbar bleibt. Diese Information brachte den toxikologisch offenbar wenig beschlagenen Giftmörder in arge Verlegenheit. Dies umso mehr, als Miss de Witt nach ihrer Rückkehr kein Hehl aus ihrem Verdacht machte, Walter de Witt sei vergiftet worden. Eine Exhumierung erschien möglich. Der Mörder musste handeln. Er eilte zum Friedhof. Moment, Professor, Moment. Das kann nicht stimmen. Der Artikel ist Sonntagmorgen erschienen und die Sache auf dem Friedhof war vorher, in der Nacht, vom Sonnabend zum Sonntag. Ganz recht, mein lieber Hedge. Ein Hinweis von nicht zu überschätzender Bedeutung. Wer kannte den Inhalt des Artikels, bevor die Sonntagsausgabe Ihres Blattes ausgeliefert wurde? Naja, ich natürlich. Sie, Professor, als mein wissenschaftlicher Berater. Der Setzer, aber der hatte Nachtschicht bis zum frühen Morgen. Und? Hedge? Der Redakteur. Mr. de Witt. Sonnabendnachmittag hat er mein Manuskript durchgesehen. Mr. Clinton de Witt, Chefredakteur des Daily New Yorker. Auch Ihnen hat Ihr Onkel eine hohe Summe hinterlassen. Sie hatten hinreichend Zeit, nach der für Sie bestürzenden Lektüre von Mr. Hedges Ausführungen den Leichentausch auf dem Marble-Friedhof zu planen und durchzuführen. Sie hatten am Vormittag an General Rosenkranz' Bestattung teilgenommen und wussten daher, wo sich ein für ihre Zwecke geeignetes frisches Grab finden ließ. Als amtierendes Familienoberhaupt besitzen Sie den einzigen Schlüssel zu diesem Mausoleum. Und das Türschloss ist, wie Sie sich überzeugen können, meine Herrschaft, nicht erbrochen. Sie sind der Leichenräuber, Mr. DeWitt. Nun? Wollen Sie sich nicht äußern? Was soll ich dazu sagen? Das sind Hirngespinste. Phantasien, das sind Wahngebilde. Seine Hand! Halten Sie seine rechte Hand fest, Caruso! Das hier hatte er in der Hand, Professor. Er war damit schon fast am Mund. Und wenn Sie nicht aufgepasst hätten... Ein Fläschchen. Giancarlo. Der schnelle Ausweg. Doch nicht für Sie, Mr. DeWitt. Sie werden sich für Ihre feigen Morde vor Gericht verantworten und die dafür vorgesehene Strafe auf sich nehmen müssen. Für den Mord an Walter DeWitt und für den Mord an einem harmlosen alten Tramp, den Sie gestern Abend in der Bowery mit einigen Tropfen aus diesem Fläschchen getötet haben. Woher wusste DeWitt eigentlich, dass Pop Moonshine ihn auf dem Friedhof beobachtet hatte? Natürlich von seiner Cousine, welche ihm gestern während des gemeinsamen Abendessens von der Szene erzählte, deren Zeugin sie einige Stunden zuvor in Mr. Hedges Büro geworden war. Also deshalb ist er weggelaufen. Das ist allerdings ein triftiger Grund. Damit wäre wohl alles gesagt. Bis auf zwei Dinge. Nach ein paar Tagen kriegte der Daily New Yorker einen neuen Chefredakteur und der war womöglich noch fieser als Clinton DeWitt. Am nächsten Tag, der Vollständigkeit halber, auch gleich die Leiche von General Rosenkranz obduzierte, was musste er da feststellen? Auch der General war vergiftet worden, nicht mit Arsen, mit Aconitin. Und damit fing ein ganz neuer Fall an. Vielleicht, meine Damen und Herren, erzähle ich Ihnen davon ein anderes Mal.